Du, der die Glaubt, mir das Beste. Du,

text me now, I'm a rich motherfucker. Do it with yourself, go home. Man, I brauch ein sicker Sauber. Die Bauern lassen die Sauber. Gib billige, gute Soundtown. Ich mag Smileys auf den Weg. Denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau, meine süßen Future is now. Alle neue Schwach, ich seh Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber es tut keinen Sinn. Und das nicht, das musst du lassen. Jetzt mit Luke M. Wanna dance?

Jetzt mit Luke M. Fly.